als Mensch der Kultur der Renaissance, der Griechenland wiederentdeckte und sogar weiter bis Ägypten und Atlantis ging, begann Don Pedro leider auch alles, was zur gotischen, nordischen, hyperboreischen Ahnenüberlieferung gehörte, zu ignorieren. Und wenn er sich in unmögliche Träume verstieg, so war das nur seiner Abenteurerseele, die eines Seefahrers durch unbekannte Meere in Nähe des äußersten und schreckvollen Eises des Südpols zu verdanken. Großer Don Pedro Sarmiento de Gamboa, ein Wesen dieser extremen Breitengrade, durch welche du auch gefahren bist, erschaudert noch heute nach so vielen Jahrhunderten ob deines Missgeschicks und deines Ruhmes. Die Grenzen. Im Jahre 1584 sollte Don Pedro Sarmiento de Gamboa seine letzte Expedition unternehmen, immer unter dem Befehl eines anderen, eines feigen Höflings, Flores de Valdez. Don Pedro war zum Gouverneur der Magellanes-Enge ernannt worden, wo er sich niederlassen wird, um diese zu befestigen und den Durchgang und die Einfälle Drakes zu verhindern. Das sind Vorsätze, die sich nie verwirklichen lassen. Mehr als 300 Mann kommen in einem Sturm und bei dem Angriff von Korsaren ums Leben. Als sie nach Rio de Janeiro gelangen, verlässt Alonso de Sotomayor, der zum Gouverneur Chiles ernannt worden war, die Schiffsexpedition und zieht es vor, über Land weiterzureisen. Als sie kurz danach von Rio auslaufen, erleidet das Schiff, das den Proviant befördert, Schiffbruch. Endlich gelangen sie zur Magellanes Meerenge. Doch der hohe Seegang hindert sie daran einzulaufen. Flores de Valdez befiehlt die Rückkehr. Doch Sarmiento erhebt Einspruch. In sein Tagebuch schreibt er: Mit Stürmen, Arbeiten, Verlusten, Todesfällen, Beharrlichkeiten und Dingen, die die Welt hier in Schrecken versetzen, wurden die Entdeckungen beendet. Don Pedro wünscht keine Rückkehr. Er will den großen Eroberern mit mehr Glück und anerkanntem Ruhm nacheifern. Denn ein schöner Tod ehrt ein ganzes Leben. Flores de Valdez bricht zur Rückkehr nach Spanien auf, die besten Soldaten mitnehmend, sowie die Verachtung des Helden, der geschrieben hatte: Er ist mit der großen Freude abgereist, die jeder empfindet, der die höchsten Siege der Erde errungen hat und darüber triumphiert. Die Expedition war am 27. September 1581 von Sanlúcar aufgebrochen und kehrte 1583 wieder zurück, ohne in die Meerenge eingedrungen zu sein. Don Pedro wollte sie auf eigene Gefahr weiterführen, mit 338 Personen, einschließlich Seeleuten, Soldaten, Kindern, Frauen und Kolonisten. Selbst Sarmiento sagte, dass ihn mutlose und erschreckte Leute begleiten. Doch er ist entschlossen zu sterben oder das auszuführen, wozu er gekommen war, und will weder nach Spanien zurückkehren, noch dahin, wo ihn jemals jemand sehen würde. Wie viel Größe liegt darin? Dieser Satz drückt den Geist dieses westgotischen und ritterlichen Spaniers aus, jenes Menschen mit der Ehre eines Jahrhunderts der Abenteuer, die es auch gegeben hat, und zwar zahlreich. Und dieser Menschen bedienten sich diejenigen, die sich hinter ihnen bewegten. Wer wie ich durch jene schrecklichen Regionen am Ende der Welt in schwierigeren Jahren als die jetzigen gefahren ist, muss bei seinen Überlegungen mit Andacht bewundern, was im 16. Jahrhundert vorgegangen sein mag mit den damaligen Segelschiffen, der ungeeigneten Bekleidung und der schlechten Ernährung, den Winden, den berghohen Wellen, den Gletschern, den Eisbergen und jener tragischen Natur der Alpdrücke der Götter, der Dämonen, der unermesslichen Himmel und der Abgründe die Stirn zu bieten. Am 1. Februar 1584 ordnet sich die Expedition in die Magellanes-Enge ein. Die Meeresströmungen sind so stark, dass die Trossen der Schiffe reißen und ein Schiff wird aus der Meerenge hinausgetrieben. Die übrigen laufen Gefahr, an den Felsenriffen zu zerschellen. Sarmiento ordnet die Ausschiffung an, die am 4. Februar stattfindet. Voraus geht der Chef, gefolgt von 10 seiner mutigsten Männer. Die Entschlossenheit Sarmientos ist derartig, dass mit den Soldaten und den Seeleuten auch 58 Kolonisten, 13 Frauen, 10 Kinder und 27 Arbeiter an Land gehen. Am selben Abend bricht ein schrecklicher Sturm los und die Schiffe müssen sich entfernen. Die sie abfahren sehen, verfallen in tiefe Niedergeschlagenheit. Jedoch ihr Kommandant redet ihnen gut zu, gibt ihnen Mut. Seine eigene Verwegenheit ist ein Beispiel. Hier seine Rede. Brüder, Kameraden und Freunde, wenn ich eure Arbeiten und Nöte sehe und ohne Rücksicht auf meine zu nehmen sie mehr fühle als ihr, ich sehe aber auch, dass ihr Spanier und jung seid, dass euch noch vor wenigen Tagen die Welt zu klein war. Gott möge es nicht zulassen, dass man von euch sagt, ihr hättet nicht bis zur Aufgabe des Geistes ausgehalten, denn diese Schmach würde sich gegen mich ausrichten. Doch das wäre nichts, indes sie würde sich gegen euren König, die Nation und Heimat richten, und in der ganzen Welt würde man sagen, dass der König von Spanien schon keine Männer mehr hat, wie er sie früher zu haben pflegte, mit denen er den Türken, den Mauren, Franzosen, Engländern und vielen anderen Nationen über Land und Meer das Zittern beibrachte. Spanier, schüttelt eure starken Herzen vor so viel Lauheit. Ihr seht wohl, dass ich vorangehe und euch die Wege zuerst auskundschafte und die Berge vor euch durchbreche, damit ihr durchgeht, ohne dass ich jemanden hätte, der mir eine Handbreit Weges öffnet. Das alles halte ich für gut, um euch Rast zu gönnen. Wenn sich doch mit meinem Blute euer Hunger stillen, eure Krankheit und Nöte erholen ließen, tausendmal würde ich es euch täglich geben. Folget mir bis zu jenem Stand und zur Landspitze, die ihr seht. Es ist kaum eine Meile dorthin. Und ich hoffe auf Gott, dass wir auf diesem Wege das Schiff finden werden. Sollten wir es nicht finden, werde ich mein Versprechen einlösen, euch hier lassen und losgehen, um es zu eurer Rettung selbst zu holen und somit meine Pflicht erfüllt haben.